Kreisliga und Kaviar. Großer Fußball im kleinen Rahmen. Der Fußball-Podcast der KSG Bönstadt. Was a fee. Erschwier, Breierei, Gaul, was a fee. Bim, bim, bim. Guten Abend, meine Damen und Herren, oder wie wir ja in Zukunft zu pflegen sagen möchten. Keine Ahnung, was ich hier gerade rede, aber guten Abend, Potties. Wir begrüßen euch hier vom Niederwölstädter Sportgelände und ich bin glücklicherweise nicht allein hier. Und glücklicherweise, weil viele fragen sich, wo ist er, geht's ihm noch gut? Ja, ihm geht's im Umständen entsprechend gut. Er ist heute hier, unser Micha. Grüß dich, Micha. Grüßt euch in die Runde hier gerade, im Schatten der Halbzeitbesprechung. Heute tatsächlich mal eine Sonderepisode, on-field, auswärts, beim Spiel der ersten Mannschaft gegen Niederwölstadt. Wir haben gerade überlegt, 3 in der Tat. Wir stehen hier, ich sag mal, frisch beleuchtet unterm Rewe- und Volksbankschild und haben natürlich auch einen Gast, dessen Legendenstatus seinesgleichen sucht. Absolut. Und wir müssen eigentlich auch gar kein Geheimnis mehr draus machen, denn De Libbe schreibt ja schon saublöd immer den Gastname rein in die Folge, also weiß es eh schon jeder. Aber wir sind trotzdem sehr, sehr froh, dass du endlich mal Zeit gefunden hast und nicht irgendwo als Geisterfahrer auf der S6 unterwegs bist. Grüß dich, Kotte! Ja, guten Abend, ihr zwei. Ah, schön. Freust du dich schon? Bist du heiß drauf? Ja. So motiviert man klingen kann. Ja, halt, ja, absolut. Den Umständen entsprechend, ja. Ich freue mich. Gerade geht er. Ja. Gerade ist okay, ja. Die Nervosität wird gleich abnehmen, ich gehe von aus. Ne? Ja, also wie wollen wir es gestalten? Soll ich erst mal, um so ein bisschen reinzukommen, schon die erste Kategorie starten? Ja, ich hätte vielleicht eine Idee, bevor wir zu stark die Aufmerksamkeit auf den heutigen Gast legen, habe ich nämlich noch eine Rückfrage von einem unserer, ich wollte gerade sagen letzten, aber es war glaube ich auch der einzige Leserbrief, ne? Den wollte ich nochmal aufgreifen und da wurde mir zugetragen, ich soll mich doch mal bei dir erkundigen, wie denn der Dating-Status mit der Frau Hartmann so ist. Frau Hartmann? Habt ihr euch mal getroffen? Ja, natürlich. War da mal im Bürgerhaus zusammen? Hat's gefunkt? Gentleman, wie ich war, haben wir uns natürlich getroffen. Ich habe sie eingeladen. War an sich ein schöner Tag, ein schönes Treffen. Aber der Knackpunkt war schlichtweg, sie trinkt nur alkoholfreies Bier. Oh, das ist natürlich problematisch, ja. Mussten wir dann doch irgendwie auch das Ganze abbrechen und gehen ja, getrennte Wege. Ist schade, sonst hätte ich gefragt, wo er Weihnachten feiert, bei wem. Aber ja. Nee, tut mir leid, also was soll man machen? Aber wenn es nicht passt, passt es. Es ist natürlich auch eine Einladung an all die anderen Damen dieser Welt. Ja, ja. Ne? Er ist wieder zu haben. Ne? Ich finde das unterstützenswert, das ist konsequent. Ja, also man muss ja seiner Linie treu bleiben. Man hat ja auch hier eine gewisse Verantwortung als Podcast-Moderator. Ja, genau. Ja. Das ist in der Tat so. Aber gut, ja, ich weiß nicht, ob es eine Enttäuschung ist oder vielleicht auch für den einen oder anderen eine, wie gesagt, Aufforderung, einfach nochmal sich zu bemühen. Vielleicht kommt ja noch der ein oder andere Brief in die Redaktion. Wir bleiben mal gespannt. Aber dann lasst uns gern mal mit der ersten Kategorie beginnen. Seppel Super 7! Kotte, kennst du die alten Podcast-Folgen bis jetzt? Nein. Oh, das ist gut, weil ich erkläre ja immer gern den Schwachsinn. Ja, viele treue Hörer, ne? Genau, und eigentlich weiß immer jeder, ich erkläre es trotzdem, aber jetzt lohnt es sich ja so gar nicht. Ich wollte einfach mal Nein sagen. Sehr gut, also, wir haben eine Kategorie, die heißt Seppel Super 7 und da geht es darum, dass du 7 schnelle Fragen bekommst, knallhart schnelle Fragen, ja. Und du musst knallhart schnell antworten. Also nicht lange überlegen, zack, zack. Es ist immer eine Oder-Frage und du musst einfach knallhart, buff, buff, buff. Zuletzt war sie gar nicht mehr so schnell, die Kategorie, aber ich gebe mir heute mal Mühe. Ich bin also, auch. Du hast verstanden, ich hab's das ist verstanden. Schon mal die erste Frage. Jawohl. Bei dir frage ich nochmal, hast du es verstanden? Diese Frage kann ich mit Ja beantworten. Und ich kann sogar bezeugen. Und bist du auch bereit? Ich bin sowas von bereit. Top. Also Gott, es geht los. S-Bahn oder Regio? S-Bahn. VfB Stuttgart oder Eintracht aus Frankfurt? Eintracht Frankfurt. Oh, hat sich aber gewechselt, oder? Ja, das war früher mal anders. Okay. Ja. 20x05 oder 24x033? 20x05. Ja, würde fürs Gefühl würde in der Hand. Jeder Betriebswirt bestätigen, ja, dass das natürlich auch mehr fürs Geld ist. Pizza, darum geht es mir gar nicht, es schmeckt einfach so besser. Ja, du bist halt Handwerker. Ne? Richtig. durch und durch. Ja. Pizza mit der Hand oder mit Messer und Gabel? Natürlich mit der Hand. Ja, hätte mich sehr überrascht. Spielführer oder Lokführer? Spielführer. Ja, sehr gut, da kommen wir aber gleich noch zu. Das Schöne ist am Live-Podcast, jetzt sehen wir zum Beispiel, wie der Fehm auch im Schatten des Podcasts einfach mal kurz in der Halbzeit pinkelt. Ja, Fehm ist übrigens oft Geistergast. Ja. Das ist in der Tat so, ja, aber ich will die Kategorie eigentlich gar nicht kürzen. Genau, es geht immer noch schnell weiter hier. Ja, lieber 3 Freistöße in den Winkel und knapp verlieren oder ein Eigentor und knapp gewinnen? Natürlich ein Eigentor und knapp gewinnen. Echt? Ich hätte gedacht, als da muss ich ganz klar sagen... Ist der KSG da im Herzen? Ja, ich spiele einen Mannschaftssport nicht wegen mir, sondern wegen der Mannschaft. Das sagt der Kapitän. Das sagt der Kapitän. Aber du, mich wundert trotzdem, weil du bist ja der Grimaldo der Kreisklasse. Den habe ich mir aufgeschrieben. Oh. Weil der Zettel aber auch raus aus der Tür. Ja, da einige edle Dinge da schon mal verwandelt. Zwei Stück. Immerhin, einige ist Mehrzahl und zwei auch. Also, letzte Frage. Dittmar Diamant oder die Quietsch Boys? Die Quietsch Boys. Ich dachte, du haderst mehr, überlegst nein, mehr. Nee, nein, knallhart nein, Quietsch Boys. Knallhart Quietsch Boys. Sehr schön. Hast den du gut, Intro, also. Ja, also gut gemacht. Und für die Leute, die Dittmar Diamant und die Quietsch Boys nicht kennen, das ist wirklich hessisches Kulturgut und da sollte jeder mal reinhören und reinschauen und was soll man da sagen? Das K bei KSG steht ja immer noch für Kultur und deswegen haben wir heute auch einen Kulturauftrag. Ja. Absolut. Der wäre damit erledigt. Oh, danke. Da kommt auch der Pfiff zu Beginn der zweiten Halbzeit. Also wie gesagt, heute mal eine Live-Episode. Vielleicht hört man auch im Hintergrund ein bisschen die Atmosphäre. Es geht jetzt gleich weiter. Vielleicht kann man auch noch mal das ein oder andere aufgreifen im Laufe dieser Episode. Aber die schnellen 7 wollen wir nicht weiter verlangsamen. Nee, die sind ja auch rum. Die sind ja auch durch, stimmt. Die sind ja auch durch und auf jeden Fall nehmen wir hier ein paar Eindrücke mit. Es sind immerhin 4 Fans da neben uns. Der ganze Auswärtsmob, ne? Ja, ja. Und mal gucken, ihr hört höchstwahrscheinlich gerade oder gleich den Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Es steht übrigens 3-2, oder Kotte? Ich weiß es gar nicht. Soweit ich das gerade mal im Live-Ticker noch mal kontrollieren kann, ja, es steht tatsächlich 3-2 zur Halbzeit. Die Fans sind immer nah dran am Spiel, ja. So, außerdem, Kotte, wir wollen ja ein bisschen lachen. Aufmerksam wie früher in der Schule. Wir wollen ja ein bisschen lachen, deswegen haben wir dich ja eingeladen. Eigentlich habe ich auch gar nichts mehr vorbereitet, aber Fakt ist ja mal, wir hatten es ja eben schon, du hast dich ja entschieden für den Spielführer statt für den Lokführer. Richtig. Aber lange bevor wir jetzt hier eine Kategorie überspringen, müssen wir eigentlich auch noch mal ganz kurz zur Kategorie 2 kommen, bevor wir hier in die 3 reingrätschen. Ja, dann machen wir. Dann, ich glaube, Kategorie Nummer 2, wie ihr sie alle kennt. Loscher Beer Tasting. Prost. So, Männer, was haben wir denn heute beim Loscher Beer Tasting? Wir hatten es schon mal. In der Tat. Es ist auch, es ist heute alles ein bisschen anders. Ja, wir sind ja auswärts unterwegs, deswegen haben wir nur bedingt Einfluss auf die Getränkeauswahl. Das stimmt. Genau, es gestaltet sich schwieriger, aber die Wölsche haben zumindest ein Produkt aus dem Loge-Kaufsortiment, und zwar den Apfelwein sauer gespritzt. Und ich bedanke mich, Marvin. Niemand. Wir sind der Marvin. Eigentlich Marvin. Wir müssen übrigens hinter die Bande, es geht jetzt hier wirklich weiter. Es ist tatsächlich, ne? Eine On-Field-Episode. Ja. Es kann also auch sein, dass man mal lauter und leiser wird und so, ne? Verzeiht, liebe Potties. Genau, einen, der das gut findet. Ja. Ich sag's nochmal. Marvin, du hast dich entschieden ja für den sauer gespritzten Apfelwein von Born in the Wetterau. Ich find's klasse. Wir hatten's schon mal, deswegen gibt's von mir da gar nicht mehr zu viel zu berichten. Und ich finde ihn einfach schön. Definitiv. Er hält sich auch ganz gut in der Hand, muss man sagen. Dein Eindruck? Schade, dass es nicht 0,5 ist, die Frage aufkam, aber schmeckt gut, ist erfrischend, passt einfach immer. Wir hatten ihn, glaube ich, bei der ersten Folge mit dem Katze, wenn ich drüber nachdenke. Aber wie gesagt, gut ist guter Tropfen und es war vor allem auch die einzige Auswahl, die wir heute hatten. Also kommt halt auch noch dazu. Hat unser Capitano hier klasse gemacht. Klasse gemacht, die schwierige Aufgabe gelöst, check. Sehr gut. So. Ich würde sagen, bevor wir jetzt aber gleich zur dritten Kategorie kommen, haben wir eine weitere Premiere im Podcast. Es gibt zum ersten Mal in der Tat Werbung. Jemand war sich nicht zu schade, auch mal Geld in die Hand zu nehmen und zu investieren. Ne? In Zeiten stagnierendes Wirtschaftswachstums hat jemand auch mal gesagt, komm, da kurbel ich ein bisschen an, die Werbeindustrie. Deswegen kurz zurücklehnen und den Werbespot genießen. Es war die 73. Minute. Der Rasen, perfekt. Der Ball, am Fuß. Der Weg, frei zum Tor. Doch dann fiel Jan Frische über die eigenen Füße. Live, vor Publikum und vor laufender Kamera. Aber Jan ließ sich nicht unterkriegen. Er hat aus seinem Sturz gelernt und die Jan Frische Laufschule gegründet. Egal ob Fußballplatz, Laufbahn oder Alltag. Bei uns lernst du, wie du nicht nur rennst, sondern glänzt. Jan Frische Laufschule. Für alle, die öfter die Schwerkraft testen als geplant. Jetzt anmelden unter info@janfrische.de und lauf, als wäre es Absicht. So, also, liebe Poddies, jetzt greife ich mal hier den Langersprech auf. Wir haben ganz offen gesagt, keine weiteren Spots im Petto, von daher gerne weiterhin, wenn Bedarf und Interesse besteht, im Podcast werben und an die entsprechende Mailadresse senden. Lange hast du sie noch im Kopf? Kodde@podcast.ksg.eu. Ja, aber auch da auf jeden Fall danke an die Laufschule Frische, sensationeller Werbespot. Und es wurden auch hohe Preise oder hohe Gelder gezahlt. Also 3x1,60 und es wird live eingelöst bei, mal gucken, dem nächsten Heimspiel oder vielleicht bei dem nächsten Live-Podcast. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und in der Tat auch nochmal Dankeschön an einen der Sponsoren, den Ben, mit dem wir, glaube ich, heute erneut vom neuen Trikotsatz hier Premiere feiern, auswärts in Wölstadt, wenn ich richtig informiert bin. Ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches. Ja, aber wurde mir das so zugetragen, dass meine Info, dass das tatsächlich der neue Trikotsatz ist. Also Ben, auch nochmal vielen Dank hier an der Stelle. Da stoßen wir nochmal an. Und auch die Frage an dich, Kotte, weil du kommst bis jetzt zu wenig zu Wort. Und das müssen wir ändern. Wir müssen es ändern. Uns zwei Idioten kennen wir. Oder mich kennt man vor allem. Viele freuen sich, dass du wieder da bist, Micha. Aber Kotte, du bist ja hier unser Gast, unser Special. Wie findest du den Trikots? Behind the Scenes. Die Trikots selbst... Sei ehrlich. Umrum, ich finde sie eigentlich ganz schön, relativ schlicht, aber die Kombination mit den Hosen und Stutzen empfinde ich als sehr gewöhnungsbedürftig. Trikot, Hauptfarbe weiß mit ein bisschen schwarz dabei und die Hosen komplett grün, die Stutzen grün-weiß. Passt irgendwie nicht. Also, ist meine Meinung. Umrum hui, untenrum fui. Das unterschreibe ich so. Wie unser Körperbau. Ja. Mehr gibt es da nicht hinzuzufügen, glaube ich. An der Wobei, ich glaube, bei uns ist auch obenrum eher... Pfui. Wohl wahr. Na, erstmal Aule. Grüß dich, Aule. Servus, Aule. Schwarm, wir sind ja live, Leute. Geil. Komm runter, Aule. Geile. Hier ist die Ostkurve. Hier hast du die Hacke vorne, oder? Nee. Haben wir kurz überlegt, ja. Gott, wie lange bist du eigentlich schon im Verein? Um jetzt mal wirklich den Fokus auf dich zu legen. Also, ich bin im Verein seit April 2015. Oh. Also jetzt 10-jähriges Jahr. Gefeiert dieses Jahr. Ja. Und wie kam es dazu? Damals war ich fertig mit der Schule und über Kanten damals... Das war nur ein Gasgäbe, oder? Gasgäbe, genau. Rohdiamant. Wir kannten uns und er fing dann so an, ah ja, hier hast du nicht Lust. Wir wollen wieder eine zweite Mannschaft aufmachen. Und wir sind dann damals, da war, ich weiß nicht, ob es ein Dienstag oder Donnerstag war, war Training gewesen im Böhnstadt. Und wir sind dann mittags um 16 Uhr ungefähr los nach Friedberg, damals noch zum Eisenreich, Fußballschuh kaufen. Hatten die zwei Linke? Ich wollte gerade sagen, gab es damals schon 15%, wollte ich noch fragen. Ja. Auch die gab es noch. Ja. Okay, ja. Da ist einfach verlassen. Fußballschuhe auf den lokalen Einzelhandel. Ich habe dann einfach irgendein Trikot, irgendwas hatte ich ja noch und eine Hose und ab ins Training. Und ich habe dann tatsächlich nach diesem Training am gleichen Abend noch den Mitgliedsantrag unterschrieben. Vorbildlich, das haben ja viele bis heute noch nicht geschafft. Auch das stimmt. Da geht es mir jetzt nicht typisch deutsch und spießig um Versicherungsschutz oder irgendwas. Nee, ich habe gemerkt, hier sind Chaoten, wie ich einer bin, hier passe ich einfach rein. Und auch über 10 Jahre später, ich kann das einfach nur bestätigen. Ja, es ist ein Träumchen. Also erstmal schön, Kotte, dass du dir selber vorhin die Frage gestellt hast, wie alles kam. Also du kannst eigentlich das Ding auch hier alleine machen, brauchst uns gar nicht. Genau, ich habe mich auch gefragt, wie lange du eigentlich dabei bist. 10 Jahre, okay, das kommt hin. Und es war auch damals schon Reserve, ne? Ja, wir hatten im ersten Jahr dann Saison 15, 16, eine eigene Reserve. Trainer waren damals der Katze und ich meine du, lange? Ich bin mich gerade am überlegen, aber da habe ich auf jeden Fall so habe ich auch gefangen. Nee. Ja, genau, angefangen, so rum. Nee, ein paar Jahre später, aber... Wir haben ja damals so das ist tatsächlich eine eigene Reserve gehabt und jedes Spiel immer nur verloren. So habe ich auch angefangen. Ja, ja. Ich kann mich noch an einen legendären zweiten Spieltag in Röttgen erinnern, auf dem Kunstrasen damals. Da haben wir 7-1 verloren und es war direkt absolute Krisenstimmung. Es ist auch nach dem Spiel innerhalb der Mannschaft mehr eskaliert als während des Spiels auf dem Platz. Das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Es endete Tage später im Sitzkreis, ne, im Stuhlkreis bei Mäusi. Ne? Ja. Irgendwas dämmert mir da noch. Dann war ich ja leider nicht dabei damals, weil das ist geschichtsträchtig, wie du merkst, Micha. Ich merk's, ja. aber interessant, ja genau, ich hab 14 aufgehört, dann kann es gut sein, dass ich damals Trainer war, aber Reserve, geil. Das heißt, Kotte, du hast angefangen als Reservespieler, als vielleicht Bankdrücker, man weiß es nicht mehr genau. Und jetzt... 10 Jahre später, wir hatten ja dann auch in der Zwischenzeit gar keine Reserve mehr, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben ja noch ein Jahr Spielgemeinschaft gespielt als Reserve mit Leithecken. Leidecke Jungs, mir tut's leid um die Leidecke Jungs. Grüße nach Leidecke. Darauf nochmal. Ja, genau, natürlich. Nächste Live-Aufnahme in Leithecken, würde ich sagen, ja. Und jetzt 10 Jahre später, wieder Reserve da, sensationell. Und Kotte vom Bankdrücker, sage ich jetzt mal, also um die Geschichte des Tellerwäschers so aufzunehmen, vom Bankdrücker jetzt zum Kapitän entwickelt, Kotte. Wie hast du das eigentlich gemacht? Also eins kann ich sagen, hochgeschlafen hast du dich nicht. Nee, das... Aber im Herbst der Karriere ging es nochmal richtig vorwärts anscheinend, ja. Ich weiß nicht, wie es kam. Also jetzt, diese Saison, haben wir ja endlich wieder eine eigene zweite Mannschaft. Das war der erste Spieltag, es war ein Heimspiel. Ich habe schon 1-2 Tage vorher den veröffentlichten Kader gesehen. Hab mal so nachgeschaut, na, wer spielt denn da alles? Und da habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt. Wo steht das C? Wer soll von den Jungs Kapitän sein? Und ich habe mir tatsächlich Chancen ausgerechnet. Ich hab mir Chancen ausgerechnet. Mir dann mal gedacht, ja, da ist noch der Patrick. Gedacht, ja, der ist 10 Jahre älter als ich. Und aber noch nicht so reif. Dem fehlt noch 1-2 Jährchen. Als Mitglied bei der KSG definitiv. Naja, zumindest dann sonntags in der Kabine gewesen. Ich habe mir dann darüber auch keine Gedanken mehr gemacht. Und auf einmal packt der Dirk als Trainer die Kapitänsbinde aus. Und zieht sie selbst an. Schaut mich an, freudestrahlend, drückt mir das Ding in die Hand. Und teilt mir mit, dass die Trainer sich dafür entschieden haben, dass ich jetzt... Kapitän bin, der zweiten Mannschaft. Hat mich gefreut, habe ich irgendwie, aber auch nicht mit gerechnet. Das ist eine Anerkennung, definitiv. Und passend dazu pinkelt jetzt schon der zweite Spieler im Hintergrund. Das ist ein toilettenreicher Podcast. Ja. Ein Servus, Aule. Denk ans Händewaschen. Der PP-Pinkel-Podcast. Also das C in Kotte steht für Kapitän. The Captain. Captain Cotter, ja. Also wurde es aber, also es gab keine Abstimmung, um die Poddies hier mal mitzunehmen. Es wurde vom Trainerteam bestimmt. Aber ich denke mal... Das ist mein Stand, ja. Genau, aber ich denke mal, Micha, ich gucke dich an. Du warst ja auch schon Kapitän. Ne? Ja. Ich durfte es übrigens auch mal sein damals bei der Reserve. Also ich war nur Co-Kapitän, Cotter war aber immer da. Deswegen durfte ich die Binde niemals tragen. Das war halt auch kacke, dann habe ich mich verletzt. Also ihr seid mir... auf jeden Fall was voraus. Aber ich glaube, Micha, deswegen gucke ich, es war die richtige Wahl, oder? Also absolut, absolut. Ich glaube, so gerade auch mit der Historie im Verein, mit der Bedeutung als langjährige KSG-Ikone, eine mehr als treffende Wahl. Er hat sich auch jahrelang nach oben geraucht. Andere schlafen sich nach oben. Rauch mich halt nach oben. Hauptsache, es geht nach oben, ne? Man muss nur seinen Weg finden. Genau. Ja, geil, geil. Also ich bin ja wirklich, also mein Herz schlägt ja auch für die Reserve. Oh, Abseits übrigens, wäre allein aufs Tor gegangen, unser Starstürmer. Wir wollen ja hier ein bisschen die Emotionen hier mit reinholen. Es gab auch den ersten Wechsel gerade, ne? Der René kam von Scherbel. Einmal haben wir gewechselt und der Aule läuft sich hier gefühlt seit Ewigkeiten warm. Nachdem er sich warm gepinkelt hat. Richtig, ja, aber der kommt uns gefährlich nahe. Ich glaube, der wird einfach zuhören. Der soll sich gar nicht warm laufen wahrscheinlich, ja. Der aber Kotte mit... Trickreich wie eh und je, der Aule. Mit Blick auf die laufende Saison. Ja. Mit der zweiten. Es fing ja holprig an, Team musste sich finden, komplett neu zusammengestellt, neu zusammengewürfelt. Es ging holpriger weiter, aber hier und da, ne, gab es jetzt ja auch den einen oder anderen Spieltag, wo man Erfolge einfahren konnte. Wie blickst du so jetzt auf dann die bald anstehende zweite Saisonhälfte, sprich auf die Rückrunde? Puh, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es großartig besser wird, als es bisher gelaufen ist. Weil es lief bei uns in der Reserve eigentlich nur dann gut, wenn Spieler aus der ersten Mannschaft ausgeholfen haben und durch ihre Fähigkeiten uns dann doch qualitativ erheblich verbessert haben. Was ja durchaus auch wieder der Fall sein kann in der Rückrunde. Genau. Ja, aber ich glaube, so insgesamt ist der Tabellenstand, stellt ganz gut dar, was die Spieler in der Reserve in der Lage sind zu leisten. 6 Punkte habt ihr, glaube ich. Ne? Richtig. Boah, wie viel sind überhaupt in der Liga nochmal? Ich meine 11. 12, oder? 12 oder 13, meine ich. Ich meine 11 oder 12? Ich glaube, in einer Liga sind 13, in anderen 12, meine ich. Okay. Und wir sind Platz? Vorletzte. Punktgleich mit dem Tabellen. Also eigentlich alles wie immer. Also ziemlich in der Reihe. Also letztes Jahr haben wir 2 Siege geholt. Das haben wir jetzt schon im Soll, ne? Die haben wir jetzt auch schon, ja. Von daher. Was gab es vor der Saison auch ausgesprochene Ziele für die Reserve? Oder war eigentlich das ausgesprochene Ziel durchhalten? Also, mir ist nichts bekannt. Ich für mich habe das Ziel... Du bist Kapitän, du kannst ja Ziele formulieren. Dann formuliere ich jetzt live ein Ziel. Oh, ja, ja. Sie immer muss ein bisschen aus der Reserve... Lassen in der Reserve. Also. Ich möchte, dass wir mit 2 Mannschaften die Saison zu Ende spielen. Ich möchte, dass wir in der Rückrunde mehr Punkte holen als in der Hinrunde. Und dass du Torschützenkönig wirst, oder? So realistisch bin ich... Dass ich das werde. Nein. Ja, gut, dass ich das nicht werde. Ihr müsst halt Elfer rausholen, dann kannst du die Dinger hereinschmeißen. Ja, aber ich, nur weil ich die Kapitänsbinde trage, möchte ich nicht Sachen an mich reißen, die andere eventuell besser können als ich. Vorbildlich wieder. Vorbildlich. Gut, da möchte ich jetzt an das Spiel in Echzell erinnern. Es gab einen Elfmeter für uns und... Ach so, gegen Echzell. Ja, genau. Diese Saison. Ja, genau, ja, diese Saison. Das war, glaube ich, der 2. Spieltag. Da warst du auch da, genau. Da gab es nämlich noch weniger Zuschauer als heute, nämlich nur 2. Also, Sache war folgende, wir haben 11 Meter bekommen und ich habe entschieden, wer schießt. Es war der Herve und er hat, ja, leider verschossen. Also kannst du in Zukunft ja auch selber schießen. Und verschießen. Ja, oder auch vielleicht treffen. Ich werde die Frage mal mitnehmen, mir darüber mal Gedanken machen. Ja, Kotte, also mit Blick auf die Uhr müssen wir langsam, glaube ich, zum Ende kommen. Aber eine Frage stellt sich bei mir natürlich immer noch. Wir haben also die Distanz oder die zeitliche Distanz von 10 Jahren vom Bankdrücker in Anführungsstrichen zum Kapitän. Was hast du dir in den nächsten 10 Jahren vorgestellt? Wie ist unser Marvin Kott in 10 Jahren? Ist er Kapitän von der 3. Mannschaft? Ist er Trainer der Soma? Ja, ist er Trainer der Soma? Ich habe ein persönliches Ziel und das ist es, bis ich 40 bin, Fußball zu spielen. Das wären jetzt noch wie viele Jahre? Ja, 10 Jahre. 10? Ah, ja, ja, ja, da haben wir doch. Da schließt sich doch der das Kreis. Das ist mein Ziel. Ja, Leute. Dann hören wir uns in 10 Jahren an der Stelle wieder hier in der Ecke. Dass der Körper einfach noch mitmacht. Große Aufregung. Oh, sehr große Aufregung. Jetzt haben wir blöderweise alle 3 nicht hingeguckt. Ja, aber der Faruk fragt für alle. Wir bleiben mal live drauf. Was nicht hast ihr er ernst? Gepfiffen. Es gab auf jeden Fall einen Elfmeter gegen uns. Du darfst gerne mal kommentieren. Frustschuss nach außen von unserer Seite aus. Zwölfstelle Nummer 7 legt sich den Ball schon hin. Komm, wir lassen mal einen Capitano sprechen. Ja, ich tippe mal auf unten rechts. Es geht jetzt um ich auch gesagt, den potenziellen Ausgleich. Ich sage ohne links. Boah, er ist nett. Behalte einfach rechts. Er behält natürlich rechts. Unten rechts und es ist das 3:3, der Ausgleich für Wölfstadt. Ich glaube, Männer, wir müssen zurück in die Fankurve, damit wir das Ding hier noch rumreißen. Wir müssen in die Fankurve und vor allem muss unser Kapitän sich, glaube ich, gleich umziehen, damit wir das Ding hier noch irgendwie wuppen. Aber ich habe keine Schuhe dabei. Dann spiele ich barfuß, das ist egal. Es ist ja die 3. von Wölfstadt. Falls du die Hacke vorn hast, kannst du ja die vom Aule nehmen. Habe ich auch schon meine Wadenschone. Ja, also Kotte zieht sich um, wir gehen in den Fanblock. Ja, wer, was gibt's noch zu sagen? Gar nichts. Wir fiebern mit. Freut mich. Ich sag einfach mal danke, dass ich hier eingeladen war. Und na, ich heute, natürlich. Mach's kurz, ich muss mich jetzt umziehen, weil ich werde noch gebraucht. Also, wir drehen das noch. Also, Poddies. Poddies! Bis nächste Mal. Macht's gut, Leute.